Alle meine Fingerlein wollen heute mal Tierlein sein. Daumen ist ein dickes Bein, dick und rund, so soll es sein. Zeigefinger ist ein stolzes Pferd, von den Reitern sehr verehrt. Mittelfinger ist die bunte Kuh, die da immer macht Mumu. Ringfinger ist ein Ziegenbock mit dem langen Zottelrock. Und das kleine Fingerlein soll halt mal ein Lämmlein sein. Alle Tiere laufen, hopp, hopp, hopp, laufen immer im Galopp. Laufen in den Stall hinein, denn es wird bald Mittag sein.